Hallo, hier mal eine ganz wichtige Nachricht aus Ahrweiler. Also, es ist eben wieder eine Hundertschaft aufgetreten, die hier in der Turnhalle, die ein ganz großes Hilfslager hat. Das wollten sie auflösen mit der Begründung, hier seien die Reichsbürger. Jetzt steht als nächstes im Raum, dass die Leute, die hier eingesetzt sind, hier sozusagen 14 Tage in Quarantäne gehalten werden. Das steht im Raum. Ihr wisst, was das bedeutet. Sie wollen mit aller Gewalt verhindern, dass wir den Menschen hier vor Ort helfen. Sie selber packen so gut wie gar nicht an. Es sind mal vereinzelt. Heute habe ich mal 3 Soldaten gesehen, die geholfen haben. Aber ansonsten sind die Menschen auf die persönliche Hilfe der Einzelnen aus dem ganzen Bundesgebiet angewiesen. Die sind unendlich dankbar. Und es soll mit aller Gewalt verhindert werden. Über dem Gebiet hier in Ahrweiler kreist permanent 1, 2 oder 3 Hubschrauber für einen Lagebericht. Die Polizei ist ziemlich häufig anwesend. Ab und zu hilft mal einer. Aber bitte, es soll auch auf gar keinen Fall mehr Hilfsgüter nach Ahrweiler gebracht werden. Die Leute, hier ist genug. Die Menschen mussten erst mal informiert werden, wo sie die ganzen Sachen abholen können. Das stapelt sich hier. Keine Hilfsgüter mehr. Bitte, keine mehr. Wir müssen die Lage hier erstmal abwarten. Wenn die jetzt wirklich alle fremden Kennzeichen aufschreiben und die Leute dann schnappen wollen, von wegen dann in Quarantäne stecken. Es ist unfassbar, was hier abgeht. Ich bitte euch, schickt diese Sprachnachricht weiter, dass hier mal erfahren wird, dass die Menschen erfahren, was hier abgeht.